Kapitel 5 Verben Lassen Übung 1 Otto ist unselbstständig. Schreiben Sie Sätze mit Lassen. Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A. Er wäscht seine Wäsche nicht selbst. Er lässt seine Wäsche waschen. A. Er wäscht seine Wäsche nicht selbst. Er lässt seine Wäsche waschen. B. Er macht sein Bett nicht selbst. Er lässt sein Bett machen. C. Er räumt sein Zimmer nicht auf. Er lässt sein Zimmer aufräumen. D. Er kocht nicht für sich. Er lässt für sich kochen.